1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 und 3 Stunden Musik, von denen ich selbstverständlich hoffe, dass sie relativ vielseitig ausfallen mögen und zum einen vielleicht hier und da für handfeste Begeisterung sorgen. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass hier und da vielleicht sich bei dem einen oder anderen Track blankes Entsetzen breit macht, wie das hier am späten Sonntagabend gewöhnlich so ist. Ich möchte beginnen mit der EP eines amerikanischen Duos Baseline Pop, wenn man das in An- und Abführung mal so bezeichnen will. Phantogram nennt sich dieses Paar. Ich spiele den Titeltrack der aktuellen EP Running from the Cops. Hier sind Phantogram. Live hier. Dieser Mann hier bewegt sich traditionell zwischen Formen von Dubstep, bizarrer Bassforschung und er ist sogar in der Lage, seine Tracks hier und da in regelrecht soulige Bahnen laufen zu lassen. Sein Name ist Mylon Ees. Es gibt ein neues Album von ihm, Lockout, daraus hier der Titel Take This Love. Lock it, pockets, drop it, ungun, long guns, automatic. I'm in search of diamond, find it, wire fence and wall, they climb it. Reach it, break it, reach it, take it, dog is sleeping, don't you wake it. Have it, call it, clench it, hide it, cops will put some guns beside it. Fence it, made it, beat it, stain it, who get caught, them cops will chain it. Look who's here, come stab it, bag it, knob it, cuff it, jeep it, truck it, pull no stunt, you'll kick the bucket, freeze it, please it, cock it, squeeze it, puncture, brain, nobody needs it, chuck it, trace it, pick it, waste it, gunshot, bore your face and space it. Logic. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen. Ich habe gerade eine Frau gespielt, von der man mir letztens einen Track zugespielt hatte, der mich so anspitzte, dass ich mich gleich um das ganze Album erfolgreich kümmern konnte. Kingston Logic 2.0 ist das Album, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, von Terry Lynn. Die kommt aus Kingston, Jamaika und hat ein wirklich überragendes Dancehall-Grime-Album sehr entschlackt abgeliefert, aus dem ich gerade den Titeltrack gespielt habe, Kingston Logic. Es gibt faustdicke Überraschungen auf diesem Album, unter anderem eine Version des Titels Rivers of Babylon, der durch Bonnie M. weltberühmt geworden ist, von Bonnie M. aber nicht geschrieben wurde, Terry Lynn. Hier im Hintergrund ein Mann, dem ich in der letzten Sendung insgesamt 3 Titel gewidmet habe, LD, Seite an Seite, Rücken an Rücken mit Code 9 und dem Titel Bad. I'm bad. Ich kann die Nationalität dieses Mannes hier nicht exakt bestimmen, deshalb Walter, wahlweise auch Walter Ercolino, der in den nächsten Tagen mit einer neuen EP herauskommt, Girls in a Tube, zwei Tracks, auf der sich auch dieser voll verhangener Schönheit befindet, Tubular Girls von, ich sag's einfach mal, Walter Ercolino. Ich habe heute eine Platte mit für des Amerikaners Dudley Perkins, auf der heißt es so schön, Show me things I've never seen before, the whole universe is us to explore. Zeig mir Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Das ganze Universum liegt vor uns und ist dafür da, von uns erforscht zu werden. Betreten wir also dieses neue Fabel- und Fantasiereich des neuen abstrakten Hip-Hop, diese schaukelnden, schwingenden, schlierenbildenden neuen Klänge, bei denen vieles verrutscht, Stichwort Glitch-Hop. Und ich komme hier nicht mit irgendwem, sondern mit Bullion, dessen aktuelle EP Young Heartache zu meinen absoluten Favoriten derzeit zählt. Aber ich habe was Neues von ihm entdeckt, eine weitere EP, die heißt Get Familia. Und auf der lässt sich Bullion ein mit einem Typ namens Paul White. Der ist seinerseits vielleicht etwas schwierig zu beschreiben, auch für die BBC und Channel 4 tätig und arbeitet da in der sogenannten Soundbibliothek. Ich nehme an, dass er Sounds produziert oder wie ein Gralshüter über bestimmte Klänge wacht und dann Aufträge bekommt der Marke Paul. Wir brauchen das und das, so ein bisschen düster mit Schreien, mit Glocken. Du kennst dich da doch aus, such mal was raus. Entsprechend verfügt er über ein unglaubliches Arsenal an Samples, weiß aber auch gute Beats zu schmieden. Wir werden das hören. Bullion hier mit Root Effort im Paul White Remix. as corpses collapse in wind. Their breath is daffodil. 1 Live 4. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Break, nachdem ich einige Tracks in einer Linie gespielt habe. Und wenn man so will, habe ich in die Linie dieser Tracks so etwas wie ein Kuckucksei gelegt, nämlich die amerikanische Indie-Band Dirty Projectors, die aber wirklich so ein überragendes, ich gebe zu, auch streitbares Album gemacht hat, mit vielen Stimmen, Experimenten, man kann es vielleicht auch mal so sagen, mit Eunuchen-Gesängen, die vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Bitte Orca heißt das Album der Dirty Projectors, aus dem ich den Titel No Intention gespielt habe, der aber gar nicht so unangenehm rausfiel, denn rhythmisch orientiert sich die Band durchaus sehr ausgeklügelt an avantgardistischen, fortschrittlichen Club-Grooves, wenn man so will. Da laufen einige Tracks tatsächlich in coolen Hip-Hop- oder auch Dubstep-artigen Grooves ab. Das gilt auch für No Intention, ein Track, in dem man teilweise den Eindruck gewinnen kann, es würden auch Melodiefolgen aus chinesischer oder aber auch afrikanischer Folklore da mühelos eingeflochten. Die Dirty Projectors erklangen nach Bullion, den wir im Paul White Remix gehört hatten. Dann kam ein kleines Piece von Hudson Mohawk aus seinem Polyfolk Dance Album und gerade verklungen ist ein Typ namens This One mit Konotaku Suko Yaro. So heißt der Titel von This One, den ich gefunden habe auf einer neuen Compilation mit insgesamt 5 Artists und ihren Beiträgen Beat Dimensions Volume 2 heißt das Ganze. Und wenn man solche Tracks hört mit diesen schimmernden, glitzernden Synthesizern, die oft bis ins Geht nicht mehr geschichtet sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich, ist vielleicht eine Altersfrage. Ich denke, bei diesen glitzernden Synthesizern, oft vor meinem geistigen Auge sehe ich so Karawanen irgendwie im Märchen oder im Film, so würdevoll, ganz langsam durch die Wüste ziehen, über und über, beladen mit unfassbar großen Goldschätzen. Und natürlich gehen die nicht schnell, obwohl ihre Last natürlich sehr kostbar ist, sondern das ist der gleißenden Sonne geschuldet. Natürlich in einem sehr langsamen, majestätischen Gang. Oft kommt es dann auch zu Kämpfen jedweder Art, aber die will ich jetzt hier ganz bewusst mal außen vor lassen. Und komme zu einem Mann, der in etwas mehr als 2 Wochen sein neues Album veröffentlicht. Der passt gut in diese Reihe. Vielleicht hätte ich jetzt hier gar nicht unterbrechen sollen. Was für ein Typ. Er kommt aus England, er heißt Bibio und diesen Namen Bibio hat er einer Fliege entliehen, die die Briten zum Fliegenfischen benutzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihr kennt vielleicht diese kleinen Fliegen, die diesen bösen, üblen Haken daran haben, mit denen man insbesondere in reißenden Flüssen auf die Forellenjagd geht. Er nennt sich also Bibio, kommt aber aus England, aber sage ich deshalb, weil dieser Bibio-Begriff, glaube ich, insbesondere in Wales sehr verbreitet ist. Ambivalence Avenue heißt ein Album, das einmal mehr wie auch bei Hudson Mohawk im Albumtitel Polyfolk Dance hier auch mit Folk-Elementen spielt. Es sind Folk-Songs, die aber immer mal wieder gedreht und gewendet werden, auch und gerade in Richtung Hip-Hop, in Richtung abstrakte Sounds. Zu seinen großen Lehrmeistern zählt Bibio die Birds of Canada und wie die veröffentlicht er sein Album, das, ich wiederhole es nochmal, in etwa 14 Tagen erscheinen wird, auch auf dem Warp-Label. Es kommt auch zu szenischen Darstellungen, wir werden das jetzt hier gleich hören und dann kommt die Musik. Es ist unfassbar. Bibio hier vorab mal mit dem Titel Fire End aus seinem Album Ambivalence Avenue. Thank you. Musik aus einem Sampler hier, der auch für mich vor geraumer Zeit die Tür hin zu dieser großartigen, fantasievollen neuen Musik geöffnet hat. Er heißt Blue Jams Beat Machine, wobei Blue Jams der Typ ist, der das hier zusammengestellt hat, diesen Sampler, aus dem ich hier Musik spiele. Aktuell noch in wenigen Sekunden wird sie dahin faden von dem großen, geheimnisvollen Ondra, Broken Language. I cannot see the light. The Light, ein Titel von Some Freak. Andrea, Triana und Ritornell. Dieses Trio hat The Light in diverse Remix-Aufträge gegeben, fürchterlich formuliert. Egal. Dorian Concept, das österreichische Wunderkind, ist der Remixer, den wir hören. The Light Remixes. Some Freak, Andrea, Triana und Ritornell. Thank you. Yeah, this is Lil J and the Ghetto Boys and his mother once again. And we kicked the dough in just like I told you we would in 91 and 92. But you know there's a lot of people mad about our success, such as the DEA, IRS, and other wicked people in high places. You know, when I was growing up, people used to tell me how dirty the system was, but I refused to be controlled by an ungodly system. So now they're mad, and I'ma tell you why. I was born in the ghetto, but I didn't allow myself to be systemized by the welfare system and poverty that they try to handicap us with in the ghetto. I worked my ass off. I pulled brothers off the street, and together we built a multi-million-dollar record company in a few years. I did it the way it was supposed to be done, by hiring lawyers and accountants to make sure everything was done legally, but there's still one problem. Infos. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Unruhen im Iran, Optimismus bei der SPD und das Wetter nachts auf Trocken. Im Iran ist es am Abend zu weiteren Unruhen gekommen. In der Hauptstadt Teheran lieferten sich Anhänger des bei der Präsidentenwahl unterlegenen Reformpolitikers Mousavi und die Polizei Auseinandersetzungen. Demonstranten zündeten Reifen und Mülltonnen an, Polizisten setzten Schlagstöcke und Tränengas ein. Mousavi will das Wahlergebnis nicht akzeptieren, weil es seiner Meinung nach zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Er hat den Antrag gestellt, die Abstimmung für ungültig zu erklären. Wahlsieger Ahmadinejad ließ sich heute vor zehntausenden Menschen feiern. In Großbritannien ist ein Mensch an der sogenannten Schweinegrippe gestorben. Es handelt sich um den ersten Todesfall innerhalb Europas. Der Patient erlag dem Virus in einem schottischen Krankenhaus. Nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit rund 30.000 Menschen infiziert. Bisher starben etwa 150 Menschen. Seit Donnerstag ist die sogenannte Schweinegrippe als Pandemie eingestuft, als Krankheit, die sich ohne räumliche Grenzen ausbreitet. Israels Regierungschef Netanyahu vollzieht eine Wende in seiner Nahostpolitik. Erstmals hat er sich grundsätzlich für die Gründung eines Palästinenserstaates ausgesprochen. Außerdem will Netanyahu zu neuen Friedensverhandlungen einladen. Weil der israelische Regierungschef bestimmte Bedingungen an eine Zwei-Staaten-Lösung geknüpft hat, sind die Reaktionen bei palästinensischen Politikern eher negativ. Die SPD hat ihr Programm für die Bundestagswahl beschlossen. Sie verspricht Geringverdienern und Familien Entlastung. Gutverdiener sollen dafür mehr zahlen. Die SPD fordert außerdem einen allgemeinen Mindestlohn von 7,50 Euro pro Stunde und das Ende der Studiengebühren. Kanzlerkandidat Steinmeier machte bei seiner Rede klar, dass er den Wahlausgang für offen hält. Er glaubt, dass die SPD gewinnen kann. Wir haben die richtige Antwort auf die Krise. Ich bin fest davon überzeugt. Wir haben das richtige Programm für die Zukunft unseres Landes. Und noch mehr bin ich davon überzeugt, Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie. Steinmeier attackierte außerdem die Union. Bundeskanzlerin Merkel warf er Führungsschwäche vor. 1 live. Sektorwetter. Nachts regnet es nur selten, die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad. Morgen erst trocken, später im Süden auch mal nass. Lippstadt kommt auf 21 Grad, Bochum auf 22, Spitzenreiter wird Düren mit 24 Grad. Dienstag wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Stauschau. Noch mit einem A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Böen und Kamener Kreuz, Baustelle 1 Kilometer. Eins live. Vier. Okay, Ladies and Gentlemen, bevor wir weiterziehen, noch vielleicht eine ganz kurze Bemerkung zu der zuletzt gehörten Musik. In den letzten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es kommt ungefähr hin, in den letzten knapp 20 Jahren war es mir selten genug vergönnt, einen dermaßen doomhaften Hip-Hop-Track wie den von den Ghetto Boys ins Spiel zu bringen, vor dem Hintergrund, dass man ja auch irgendetwas davor spielen muss. Aber der Dorian Concept Remix Remix, der hat mir da doch sehr geholfen, sodass wir die Ghetto Boys mal wieder hier ins Spiel bringen konnten. Legendäres Trio, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die herkam, war keine klassische East Coast oder West Coast Truppe. Kam die aus Texas, Florida? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Till Death Do Us Part ist ihr Album von Anfang der 90er Jahre, aus dem ich eben das Intro, dieses doomhafte Intro gespielt habe von den Ghetto Boys. Wir können dieses Tempo natürlich hier nicht über 3 Stunden durchziehen. Das wäre ja die blanke Höllenfahrt. Deshalb hier Musik von Carrie Lackbush. Der Titel heißt Worship, ganz neu von ihm erschienen. Zwei mit wirklich sehr guten Effekten beladene Tracks von Kari Leckebusch, die in diesem Monat erscheinen. Leider muss ich dazu sagen, wenn meine Informationen stimmen, nur auf dem digitalen Wege. Zwei echte Club-Burner, die echten Wumm haben. Ich hoffe, eure Anlagen, Anlage bringt das entsprechend durch. Kari Leckebusch hier mit Worship, aber auch der andere Track Fletcher ist verdammt nicht von schlechten Eltern. Vor fast 30 Jahren zelebrierten die Humpe-Schwestern Inga mit den Nierenbabys und Annette mit Ideal ihre bekannt gewordene deutsche Wave-Musik. Und 30 Jahre später, nun auch schon seit einigen Jahren, produzieren sie eine Musik, die mich immer so ein bisschen erinnert, um es mal mit der deutschen Krautrock-Formation und einem ihrer Titel Amondyl zu sagen, wie der Wind am Ende einer Straße. Man versucht, diese Titel zu greifen, so wie den Wind, öffnet die Hand und hat nichts zum Festhalten. Für mich ist die Popmusik sowohl der Zweiraumwohnung wie auch von Ich und Ich so etwas wie das große Nichts, um das hier einfach auch mal klar zu sagen. Trotzdem erliegt man immer wieder einem gewissen Momentscham dieses großen Nichts. Und da ich zuletzt im privaten Kreis, ich kann privat ein ziemlicher Scheißkerl sein, über den männlichen Part von Ich und Ich auf eine Art hergezogen habe, das würde ich hier so ohne weiteres nicht tun wollen, drängt es mich, hier doch irgendeine Form von Wiedergutmachung mal zu betreiben. Ich möchte das anhand der Zweiraumwohnung tun. Wir werden sehen, denn dieser Mix hier, ich finde, der hat was. Er stammt von Paul Kalkbrenner. We'll be right back. 1 Live 4, die Zweiraumwohnung mit der neuen 12er. Wir werden sehen im Paul Kalkbrenner Remix. In den Startlöchern steht Lee Curtis, South Africa. stopping in my living. Live 4. Lee Curtis, den wir hier mit South Africa hören, ist nur einer von insgesamt vier Leuten, die hier eine richtig gute EP Hausmusik zusammentragen. Significant Others heißt die und erscheint auf dem britischen Label Wolf and Lamp. Lee Curtis mit seinem Beitrag South Africa. Ich komme jetzt zu einem Mann, der hier eine Zeit lang sehr massiv von mir gespielt worden ist. Ein französischer Dubstep-Produzent namens F, der sich mit seinem neuen Titel Epilog so ein bisschen stärker in die sowieso ja recht schicke Dubstep-Richtung Techno, wenn man das so vielleicht etwas unglücklich formulieren kann, bewegt. Epilog kommt zudem in einem sehr interessanten Remix vom Ramadan Man und genau den möchte ich spielen. Hier ist F mit Epilog im Ramadan Man Remix. Kommen wir mal ruhig zu dem, was man vielleicht als True Dubstep bezeichnen kann. Ich habe heute hier mal einen extrem ravigen Titel mitgebracht. Das betrifft einmal die sägenden Basslines, die uns gleich erwarten. Dann aber auch, hui, das ist ganz ein echtes Schurkenstück, die Vokalsamples, offensichtlich irgendeinem Film entnommen, in dem ein vermutlich gefangen genommener bedroht wird. Er möge den Namen eines anderen verraten und würde dies nicht geschehen, so würde dieser andere einen Kopf kürzer gemacht. Wartek mit The Rattlesnake. Set him down right here. Hey, asshole. I want you to tell me what that man's name is. I don't know. You don't know? Now that's okay. Now pick up that saw and cut off your friend's head. No! Thank you. 4, Ladies and Gentlemen, das Drum and Bass Label Vibes hat eine Artist Compilation veröffentlicht. Acoustics Volume 2. Mir liegt leider nur diese Auskopplung, die finde ich aber wunderschön vor, von FX 909 und Stunner mit dem Titel Inside. Ohne dass sein Name musikalisch jetzt hier ausgespielt wird, möchte ich ihn doch nennen LTJ Bookim. Von ihm existiert derzeit ein Mix, den er im Londoner Club Fabric angestellt hat. Zudem schrieb mir ein guter Freund unterhalb der Woche, Bookim sei schon wieder auf Tour, auch durch Deutschland gewesen, habe einen überragenden Auftritt mit MC Conrad wohl in einem Club in Mannheim absolviert. Ich habe mittlerweile einen ganz guten Mann im Fabric-Team sitzen, Olli Marlow. Ich bin sozusagen auf Mate mit ihm. Und er hat mir geschrieben, er will mir den Bookim Fabric Mix zukommen lassen, allerdings vielleicht bedingt durch den Feiertag ist der hier noch nicht in meine Hände gekommen. Ich will aber den Bookim Sound als solchen fortsetzen mit Interpreten, die in der Vergangenheit mehrfach auf Bookims Label tätig gewesen sind, wie zum Beispiel der Japaner Makoto hier mit einem brandneuen Track Music in Me. 1Live4 hier mit allesamt Künstlern, die sich in der Vergangenheit oder auch immer mal wieder heute im Dunstkreis von LTJ Bukem eingefunden haben bzw. einfinden. Makoto, Music in Me, Greg Becker, People's Music, Taylor, Impressions und hier im Hintergrund ein Mann, der mittlerweile bei einem eher trockeneren, manchmal auch mit guten Dub-Effekten versehenen Style angekommen ist. Big Bart mit Kiki auf seinem eigenen Label Film. Bis gleich. Ich möchte weitermachen mit dem britischen Sänger Ben Westbeach, der sich in vielerlei Styles etabliert hat und eine sehr, wirklich sehr stark nachgefragte Stimme hat. Im letzten Jahr etwa tauchte er auf dem Album von Jessanova auf, Of All The Things. Jetzt in diesen Tagen trifft man ihn auf einem wirklich fantastischen neuen Hip-Hop-Album, das auch hausige Beats nicht scheut, das sehr schön in brasilianischer Musik schwelgt, von Caro One. Early Believers heißt dieses Album. Auch da werden wir Ben Westbeach gleich treffen. Zunächst hier nochmal mit Jessanova aus dem letzten Jahr. By an incidental smile, holding on for something else to come along and make my life worthwhile. Till it comes, I'm gonna be okay. Slowly waiting for the end of days. Every night, I'm gonna be alright. The demons come and take care of my pride. Time, people change, slowly the wealth will rearrange. All the while, I keep holding on, trying to find the will to carry on. I can see in your eyes that what's coming ain't a big surprise. I can see all in your eyes that what's coming. I just wanna go She'd mask it, acting like all is fine with her party nights. Gemini life, hangovers, barely sober with her stomach uptight. Yeah, a few flings, but none that brung a ring. Her clouds followed proud to one evening. It's like a spell erased, replaced by this dude. Hotter than Vegas summers with charm, it's major news. PhD degree, male chivalry, even carried on his back. Drunk in shiny shoes, romance, here's a chance. Ring in his hand, tears embrace her cheeks, saying yes to his plan. Call the girls, they won't believe the ring she had. Finally, the sun touched her skin and she sang. When the sunshine comes, when it comes, it's wrists, it seems to talk to me. They seem to talk to me. When the sunshine comes, when it comes, this empty day shine on, set me free. Now John was happy too, a step that was huge. Jane had looks and brains, and his parents approved. It happened so quickly, but what could he do? The pressure built swiftly with his girl in his groove. Like plan C's, talking honeymoon in Greece. Marriage, baby, carriage, what your parents think of me? Apparently, they've been wanting this, not Todd. But this smothered his vibe till clouds hovered his mind. Sucking up time from his med school grind. He tried to unwind, forget wine, he sniffed lines. A blast to his past, his college days, ways. A white holiday where he frolic and play. Now to most, this might seem dark in every sense. But for John, he saw sun with every hit. Until he saw his girl when she found his crack pipe. The words out of mouth threw him off into a fight. No resolution, they broke up that night. Months passed, her tears dried and she cried. When the sunshine comes, when it comes, it's risky, they seem to talk to me. They seem to talk to me. When the sunshine comes, when it comes, feeling refreshed, knowing that she's glowing from growing without regrets. Minus a few steps multiplied by its mess. Control, alt, delete, reset equals refresh. The summer is here, the drama's clear. It's time to call the girls, bring the boys and beers. Day in, day out, party till dawn. Until one day, her body went numb. Petite frame, couldn't handle all the rum. Body in seizure, hypothermic fever. Ambulance rush to emergency research. The doc clears a crowd, screams out loud to leave her. Starts the IVs and blinks of an eye. His hands on her thigh, he hopes she's alive. Hours go by, she opens her eyes for light only to see. It was John who saved her life. When the sunshine comes, and she sang, it's risky, they seem to talk to me. They seem to talk to me. When the sunshine comes, when it comes, the sunny day shine on, set me free. It surely set me free. Talk to me when the sunshine what's up, everybody? Yeah, this is the Far Side, you know what I'm saying? With the ancient astronauts. U.S. to Germany, that's how we doing it right now. Y'all hold on to your hats. You know how we do. I never seen a mic that I didn't like. I never seen a crowd, a stage I couldn't rock or couldn't get hype. We dope like pain and rock form. When I rock form, we way above the norm. All suckers get is smashed to pieces. It's Master Doja working on masterpieces. She called me a beast, I'm a freak of nature. Pumping through the speakers and watch them vibrate ya. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. That's right, check it out. Classic. You know, coke got cooler and we got cuts. When the DJ spins, ladies move their butts. Hands move their mind, go ape shit and nuts. I'm the golden child, bring life with a touch. When I bless the mic, suckers kneel and pray. They ask for forgiveness cause they know I lay down a law so raw but with perfect form. Anything less is just out the norm. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. Clap, clap, classic, clap, classic. Done. Coming right back at ya. El Negro Capitan gets it hotter than the weather in Mazatlan. Where there stops, ours goes miles beyond. In a class by itself, classic in an instant. Like a replay, the comp moving in slow-mo. Keep the crowd jumping like trampolines and pogos. And compared to the side, it's no-go. We make classics, cool, so-so. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap. Everything we mix is a classic. Clap, clap, clap, clap, clap, classic. Everything we mix is a classic. Clap, clap, classic, clap, classic. You know how we do, that's right. Far Side with the ancient astronauts. From US to Germany. And we out. Back, back with another one. Eins Live hier, ganz kurzer Break hier. Wir hörten zunächst Kiro One aus seinem Album Early Believers. Hinter Kiro One verbirgt sich der amerikanische Asiate, wenn man das vielleicht so sagen kann. Zumindest kommen seine Vorfahren ganz offensichtlich aus Asien, Michael Kim. Er ist in erster Linie Produzent. Hin und wieder leiht er einigen seiner Tracks, aber auch die eigene Stimme, wenngleich er es vorzieht, andere Stimmen für seine produzierten Tracks einzukaufen ist ein blödes Wort, aber hinzuziehen, das ist es, das trifft es vielleicht besser. Ich möchte von Kiro One aus seinem Early Believers Album einen weiteren Titel spielen, erlaubt aber, dass ich ganz kurz auch noch etwas sage zu der gerade gehörten Aufnahme. Die kommt hier aus dem Sektor von den Ancient Astronauts. Ich wusste, dass ich mich bei Ancient irgendwie versprechen werde. Also die Ancient Astronauts sind ein Duo, die mit ihrem Album We Are to Answer gewissermaßen nach vielen, vielen Jahren nicht für ihre Arbeit belohnt werden. Denn Arbeit möchte ich das nicht unbedingt nennen, wenngleich die vermutlich auch eine Rolle gespielt habe, sondern in erster Linie den Lohn bekommen für ihre Überzeugung. Ich kenne einige aus dieser Crew, der Switch Stance Crew, die ich auch in all den Jahren hier immer mal vorzugsweise mit Label Compilations gespielt habe. Switch Stance ist nämlich ein Label hier aus dem Sektor, zu dem zum Beispiel DJs wie auch Tom Strauch gehören, die durch viele Höllen, Veranstaltungen und Toiletten gegangen sind, wenn man das mal so sagen kann, überall Platten gespielt haben, auch auf Snowboard-Partys in kleinsten Clubs. Also, und die immer so einen bestimmten Glauben hatten, in Richtung Classic Old School. Ich entsinne mich zum Beispiel, dass auf dem Switch Stance Label auch die Jungle Brothers zum Beispiel schon mit einem Track vertreten waren, die man nach einer Show irgendwo im Sektor angesprochen und überzeugt hatte, und dann hatten die eben ihre Raps für einen von der Switch Stance Crew produzierten Track zur Verfügung gestellt. Jetzt sind zwei aus dieser Crew hergegangen, nämlich ich habe mir der Cabanyak, von dem es meines Wissens auch schon ein Soloalbum gibt, und Dogu, dahinter steckt DJ Tom Strauch. Diese beiden sind die Ancient Astronauts und haben ihr Album We Are to Answer auf dem amerikanischen ESL-Label veröffentlichen können, 18th Street Lounge, so heißt das in voller Wortlänge, und dahinter steckt die Thievery Corporation aus Washington. Wir haben gerade aus diesem Album das wunderschön verdappte Spielwiesen bietet, das aber auch schöne, straighte Classic-Rap-Tunes hat, wie den gerade gehörten, haben wir den Titel Classic gehört, und die Raps haben Farsight besorgt. So, jetzt versuche ich es noch einmal unfallfrei. Ancient Astronauts, die haben wir gerade gehört. We Are to Answer, das Album. Ganz kurz gehen wir zurück zu Kiro One. Dann möchte ich ganz kurz den Lehrmeister, den Oberguru dieses neuen, wie soll man das nennen, ausgefreakten Glitch-Hop-Hip-Hop ins Spiel bringen, nämlich Jay Dilla, den wir ganz kurz hören werden mit einem ganz kurzen Snippet aus seinem Titel Lightworks. Diesen Titel Lightworks, beziehungsweise eine kleine Passage daraus, hat sich nämlich Flying Lotus zum Vorbild genommen für eine ausgesprochen mysteriöse Platte von ihm, die bereits im letzten Jahr erschien, die ich vor wenigen Wochen auftreiben konnte, auf der Flying Lotus, das ist ein ganz limitiertes Teil, auf der Flying Lotus verschiedenen Remixen nachsteigt. Unter anderem eben, wenn man so will, von Jay Dilla, von Mr. Oizo, von RJD2 und sogar von Timbaland und Nelly Furtado. Ich habe mich aber für die Version in An- und Abführung entschieden von Flying Lotus von Jay Dilla, den wir gleich, wie gesagt, als ganz kleines Piece hören werden. Das war jetzt ein bisschen viel geredet, hoffentlich halbwegs verständlich. Kiro One, Jay Dilla und dann Flying Lotus. When those bills act up, we gotta stay on the grind. When these ladies act a fool, I'ma stay on the grind. When those plans fall through, we gotta stay on the grind. Omega, I got your back, hit me up on the line. When critics hold you back, I'ma stay on the grind. When those stress levels rise, we gotta stay on the grind. When those payments come late, gotta stay on the grind. Kiro, I got your back, hit me up anytime. I see stacks upon stacks in my view all day. When bills attack my desk till my desk is way. Wearing so many hats that my hair's concave. Producer, writer, rapper, CEO, a plug lab with beats for days, incomplete in my lab. My hands tied back, trying to wrap this gift to gab. Making the present precious while pressure tries to impress us with deadlines to one, dine and undress us. But won't be screwed, and I refuse to lose, man. I use my two hands to do what few can. But if I fail, then at least I made the effort. I seek to make a record that speaks to reach a sector. So rewind, selector, pass the female drama. Skip the male testosterone that kills our product. I wanna hear something that uplifts my mind. Spirit and soul and motivates me to shine. Cause when those bills act up, we gotta stay on the grind. If these ladies act a fool, I'ma stay on the grind. When those plans fall through, we gotta stay on the grind. Omega, I got your back, hit me up on the line. When critics hold you back, I'ma stay on the grind. When those stress levels rise, we gotta stay on the grind. When those payments come late, we gotta stay on the grind. Kiro, I got your back, hit me up anytime. My hands hurt from driving all day. 9-hour trip to the bay. Next stop is LA. Rocking with the CEO of the label I plug into for a fix. Packed with goodness and sound bites. You can manage on a diet, whether or not you eat right. Large or light. Now take my advice. You're gonna love it when you get it. I work hard 9-to-5 plus, so you enjoy every minute that you listen to or visualize. One of my creations from producto to design. I thrive on motivation. Relationship tragedies can't blow my battery. It's Omega's anatomy. Holding it down with gravity. gravity. Smooth ripper of mics, hard act to follow. Your chances are slimmer than winning the state lotto. My motto's to follow your dreams and grind. Don't sell yourself short, cause it's about that time. Cause when those bills act up, we gotta stay on the grind. If these ladies act a fool, I'ma stay on the grind. When those plans fall through, we gotta stay on the grind. Omega, I got your back, hit me up on the line. When critics hold you back, we gotta stay on the grind. When those stress levels rise, I'ma stay on the grind. When those payments come late, we gotta stay on the grind. Kiro, I got your back, hit me up anytime. And with 24 hours left in the day, I feel like the work's over, welcome to stay. Caressing my stresses, but it's all worth it. Cause staying idle's an idol that I won't worship. Don't give any affection, lessons are blessings. Take stumbling blocks and build for progression. Instead of laying awake, drifting, life I'm sifting. Capturing moments for good living. Yeah, which once was a labor of love, but with dues paid, moves made, we're making that buzz. Full-time artists, with grace from above, we travel the globe to unfold that music we love and embrace it, a passion lifelong. Our songs paint a tapestry beautiful as the sun at dawn. We're here to stay till our final breath slips away. These dues paid our investment for future days. Cause when those bills act up, we gotta stay on the grind. If these ladies act a fool, I'ma stay on the grind. When those plans fall through, we gotta stay on the grind. Omega, I got your back, hit me up anytime. When critics hold you back, we gotta stay on the grind. When those stress levels rise, I'ma stay on the grind. When those payments come late, we gotta stay on the grind. Kiro, I got your back, hit me up anytime. Yo, Omega, I feel the vibe. Yo, Kiro, I feel it too. Go ahead with your business and do what you do. Kiro, I feel the vibe. Omega, I feel it too. So go ahead with your business and do what you do. Do, do, do, do, do, do you, y'all. And keep grinding, keep grinding, y'all. Kiro, I feel the vibe. Yeah, we feel the vibe. Cause that is true and not just a hobby. Yeah. showed me things I ain't never seen before. The whole universe is ours to explore. Found me through the fabric of space and time. Lady, you blew my mind. Is this a dream or is this reality? Like waking up in the matrix, I'm no longer me. You have control of my body under control. You grab hold of my soul. Had a stronghold. Time holds in when I'm in. Can't see where I end or begin. Are you truly a friend? Where did I go? Where have I been? Mind blowing. Now all knowing, growing from within. Seen the light, tried to fight. I had to let go and give in. Is this right? Taking flight? My ego must come to an end. As a grin turns into hysterical laughter. What is my search? What am I after? I just have to explore. I just gotta know more. Sally, please open up the door. Got me higher than Kush. So sensitive to your every touch. Out of the body is what I feel. This has gotta be real. Flickering flames dance and amaze me. Holding on to my sanity. Am I going crazy? Goddess, goddess in a remarkable trance. Tripping like LSD. Girl, you got me. Walking through heaven at the same time hell. I call out and yell. Like being in a dream. No one can hear me scream. Am I breaking through all because of you? What a ride. Rest in pieces from the inside as my thoughts take form. My body is warm and sweaty. A tear falls from my eye because I don't think I was ready. It's way too heavy. I can't stay. I gotta go. Is it love or lust? I don't know. It's getting dark. Where did the glow go? So cold to the core of my being. What in the world is this that I'm seeing? Far beyond believing. This feels like the way I be leaving Earth. Please wake me from this dream. It hurts. My whole life ripping at the seams. I pray to God in the heavens around me. We now live in a world of little or no love. Hate surrounds me. Sally, I'm so still. And I'm glad that you found me. Ganz kurz, 1 Live 4. Wir haben eben diesen Dudley Perkins gehört. Diesen sage ich deshalb, weil ich ihn relativ früh im Verlauf der Show schon mal zitiert hatte. Show me things I've never seen before. The whole universe is us to explore. Das war der nachgereichte Titel dazu, Sully, aus seiner aktuellen EP Funky Soul. Dudley Perkins mit seinen skelettierten Tracks, wahlweise alleine oder aber auch an der Seite seiner Ehefrau Georgia N. Muldrow, die ihrerseits hier auch schon einige Male gelaufen ist. Gerade verklungen ist Keto mit What If, ein sehr stark in Richtung Hip-Hop drängender Dubstep-Titel. Und während ich das sage, läuft hier im Hintergrund, ich will auch gar nicht mehr so viel reden, Steve Buck, der ein neues Album raus hat. Das heißt, der Name sagt im Grunde schon recht viel. Collaboratory, also Kollaborationen. In diesem Fall hier ist das der Titel Still Music mit Donaka Costello. Wunderbar. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich etwas mehr als 30 Sekunden vor Schluss dieses Tracks mich hier ganz kurz melde. Wir hören einen Titel, Available Light, also erhältliches Licht, wenn man so will, der bereits 1999 im Original von DJ Slip veröffentlicht wurde. Und die Clubnächte, die ich damals besucht habe, müssen blöderweise welche gewesen sein, wo dieser Track nicht lief. Hätte ich ihn wahrgenommen in irgendeiner Form, wüsste ich das heute mit Sicherheit noch. Denn es ist einer dieser Titel, die Räume, die Clubs erwärmen können, ohne dass man das jetzt unbedingt in Temperaturzahlen angeben könnte. Nicht umsonst wird dieser Titel wieder veröffentlicht, natürlich mit den entsprechenden Remixen. Es gibt einen, der gehörigen Abstand nimmt vom Original, der stammt von Michael Stavelstrand. Den habe ich nicht gespielt, sondern Available Light hier im Franco Cinelli Remix, wo einige Akzente, so ein bisschen die Bassline etwas pumpender verstärkt werden. Available Light, das Original, ist gleichwohl auf dieser neu veröffentlichten Maxi oder auch EP enthalten. Ich möchte einen Titel spielen, das tue ich selten, den ich in anderer Version schon gespielt habe. Some Freak, Andrea Triana und Ritornell mit ihrem Titel The Light, der in sehr, sehr unterschiedlichen Remixen daherkommt. Ich kann diese EP mit verschiedenen Remixen wirklich nur empfehlen. Ich habe schon den massiv Downbeat-artig geratenen Remix von Dorian Concept gespielt. Hier ist ein weiterer aus der EP von Patrick Pulsinger. Der macht das Ganze natürlich wesentlich hausiger, aber auch der bildhübsch geraten. We'll be right back. Schon wieder so spät geworden, meine Güte. Am kommenden Wochenende stehen die Geschwisterfestivals Southside und Hurricane, das eine im Süden, das andere oben im Norden zwischen Bremen und Hamburg an. Zu den zahlreichen Gästen zählt eine interessante Band aus den USA, mit der ich mich für heute verabschieden möchte. Die Ohio-Band Love Drug hat soeben ihr neues Album Sucker Punch Show veröffentlicht. Rock, Rock mit viel Emotion, so könnte man das vielleicht mit den üblichen Wenn und Abers beschreiben. Die Band wurde von Michael Beinhorn produziert, der schon Soundgarden und auch die Red Hot Chili Peppers auf dem Kerbholz hat und absolviert vor den beiden Festivals ein paar Clubauftritte, die die Band heute Abend, also am Montag, 15. Juni auch ins Kölner Studio 672 unterhalb des Stadtgartens führen wird. Für die ewigen Nachtschwärmer unter euch, die also auch heute in den späten Abendstunden es nicht lassen können, das einfach mal als Tipp. Love Drug, mit denen möchte ich auch rausgehen. Bedanke mich zuvor für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao.